Morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. So, yesterday we talked about sowing and reaping and how it's a universal law. Gestern sprachen wir über Saat und Ernte und wie es ein universelles Gesetz ist. Let's read a Bible verse from the New Testament. Lass uns einen Bibelvers im Neuen Testament lesen. In Galatians chapter 6, the Apostle Paul is very clear. In Galater Kapitel 6 ist der Apostel Paulus sehr klar. He says, "Do not be deceived. God is not mocked." Er sagt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. For whatever a man sows, that he will also reap. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Paul is not talking about money. Paulus spricht nicht über Geld. Paul uses the word whatever. Paulus gebraucht das Wort was, was auch immer. So whatever you sow, you will also reap. Also, was auch immer du säst, das wirst du auch ernten. But look how strong the Apostle Paul is. Aber schau, wie klar der Apostel Paulus ist. He says, "Do not be deceived." Er sagt, irrt euch nicht. God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. So here are two things that I see here. Hier sehe ich zwei Dinge, zwei Aspekte. Number one, if you act like sowing and reaping doesn't work anymore, you're deceived. Erstens, wenn du handelst, als ob das Gesetz von Saat und Ernte nicht mehr gültig ist, wirst du getäuscht werden. And the second thing we see that if you believe that this law of sowing and reaping, then you're mocking God. Und das Zweite, was wir sehen, ist, wenn du nicht an das Gesetz von Saat und Ernte glaubst, verspottest du Gott. And Paul says, don't be deceived, because you're not going to be able to mock God. Paulus sagt, dass ihr euch nicht irren sollt, denn Gott lässt sich nicht spotten. And then he continues in verse 8. In Vers 8 geht es weiter. For he who sows to his flesh will also of the flesh reap corruption. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wow, these are strong words in the New Covenant. Wow, das sind starke Worte im Neuen Bund. But look, he says, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Schau, was er sagt. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Let us not be weary while doing good. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. He again uses the word to reap. For in due season we will reap. Auch hier benutzt er das Wort säen, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. If we do not lose heart. Wenn wir nicht ermatten. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Especially to those who are of the household of faith. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. So look, Paul is challenging us to always do good because we are going to reap. Paulus fordert uns heraus, immer Gutes zu tun, weil wir ernten werden. You know, think of how many words that people have sown and then they are so shocked when they reap the harvest. Überlege, wie viele Worte die Menschen gesät haben und dann schockiert sind, wenn sie die Ernte einbringen. Oh, I can't do this. Oh, I don't have the ability. Oh, I can't. Ich kann dies nicht tun. Ich habe die Fähigkeit nicht. Ich kann nicht. They constantly sow negative words and then they're surprised when they reap the result. Dauernd sehen sie negative Worte und sind dann erstaunt, wenn sie ihre Resultate ernten. You know, they always sow so many thoughts and so many words that will guaranteed bring a bad harvest. Sie sehen immer so viele Gedanken und so viele Worte, die es garantieren, dass eine schlechte Ernte eingebracht wird. Because whatever a man will sow, that is what he will reap, Paul says. Denn Paulus sagt, was auch immer ein Mensch sät, das wird er ernten. Listen how simple this is. Hör zu, wie einfach das ist. If you sow carrots, everybody knows what you get. Wenn du Karotten säst, dann weiß jeder, was du bekommen wirst. A child knows that if you plant carrots, you can't reap potatoes. Ein Kind weiß, dass wenn du Karotten säst, du nicht Kartoffeln ernten kannst. A child knows that if you plant a certain flower, I'm not going to get strawberries. Ein Kind weiß, dass wenn du eine gewisse Blume pflanzt, wird es daraus keine Erdbeeren geben. I'll get the flower. Ich werde die Blume bekommen. It doesn't take a clever person to understand that the seed produces after its own kind. Man muss kein kluger Mensch sein, um zu verstehen, dass das Saatgut nach seiner eigenen Art produziert. But when it comes to the spiritual world, we don't seem to be this smart. Wenn es um die geistige Welt geht, scheinen wir nicht so schlau zu sein. We sow so many things and expect that we don't reap. Wir säen so viele Dinge und erwarten, dass wir nicht ernten werden. Think of how many people sow negative words and negative thoughts in relationship. Überlege mal, wie viele Menschen negative Worte, negative Gedanken in Beziehungen säen. Then they wonder why the relationship breaks. Dann wundern sie sich, wenn die Beziehung in die Brüche geht. I've tried to help many people through marriage problems. Ich habe versucht, vielen Menschen durch Eheprobleme hindurch zu helfen. And you know, many people kind of think, well, suddenly my marriage just went bad. Viele Menschen denken, dass ihre Ehe auf einmal schlecht geworden ist. When we were married, when we first got married, we were so in love. Als wir geheiratet haben, waren wir so verliebt. What happened? Was ist passiert? I can tell you what happened. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Throughout the years of married life, there has been a negative seed constantly planted. Während den vergangenen Ehejahren wurde dauernd eine negative Saat gesät. We think negative about the partner, we talk negative. Wir denken negativ über den Partner, wir sprechen negativ. And because we don't instantly reap the harvest, we think we can get away with it. Und weil wir nicht umgehend die Ernte einholen, denken wir, dass wir damit durchkommen. You can't. Das kannst du nicht. You must not fool yourself. Whatever you sow is exactly the same kind that you will plant. Du darfst dir nichts vormachen. Was auch immer du säst, ist genau das, was du ernten wirst. Think about that. Denk darüber nach.